du nicht in Morgentagen hinter jenem Wolkenzug? Hast du dich auch arg zerschunden, einen Flug noch bis zum Sieg? Und die Welt ist überwunden. Flieg, Adler, flieg, flieg, Adler, flieg. Flieg, Adler, flieg ganz hoch hinaus. Flieg, Adler, flieg. Und zeig der Welt, dass du dich traust. Flieg, Adler, flieg. Wir leuchten morgen. Und ihre Welt hat Ruhe, und du strebst die Künste in Tag.